Nach einer kürzestmöglichen Einführung aller Die Zukunft, das Eis der Polarkappen ist geschmolzen, folgt die klassische Heldenreise eines Individuums, welches das Kollektiv rettet. Dass das Kollektiv sich selbst rettet, kommt nicht vor. Und damit ist der Film Waterworld zwar in seinem finanziell desaströsen Größenwahn einzigartig, in seiner narrativen Ignoranz jedoch exemplarisch für nahezu das gesamte Kino der vergangenen Jahrzehnte. Endzeit-Szenarien gibt es zuhauf, manche sogar mit direkten Verweisen auf die Realität der drohenden Klimakatastrophe, doch sie selbst wird selten erzählt. Zwar existiert die sogenannte Climate Fiction, ein Subgenre der zukunftsgerichteten Fantasy, die sich mit den Folgen der Klimaerwärmung auseinandersetzt. Romane wie The Ministry of the Future von 2020 von Kim Stanley Robinson erzielen Achtungserfolge. Das Genre bleibt jedoch eine kleine Nische. Gleichzeitig arbeiten Filme wie Bombshell, Das Ende des Schweigens von 2019, The Assistant von 2019, Promising Young Woman von 2020, die MeToo-Debatte von 2018 auf. Auch die Diskurse, die wir über Repräsentation und Rassismus führen, spiegeln sich in Produktionen wie Black Panther von 2018 oder Moonlight von 2016 wider. Aber das Klima versteckt sich als Thema zumeist im Regal mit den Dokumentarfilmen. Dabei könnten Streaming-Anbieter aufgrund ihrer Nutzerdatenauswertungen durchaus wissen, was die Zuschauer gerade beschäftigt. Die Netflix-Serie Ragnarök von 2020 fällt als eine der wenigen Ausnahmen auf, da sie vom klimabewegten Kampf eines Teenagers gegen einen örtlichen Industriellen erzählt. Doch auch sie biegt schon in der ersten Folge zielsicher von der Ökologie ins fantastische Coming of Age ab. Nicht zu unterschlagen ist natürlich Michael Crichtons berüchtigter Bestseller Welt in Angst von 2004, der so erfolgreich war, dass der Autor sogar für eine Stunde im Oval Office mit dem damaligen US-Präsidenten George W. Bush sprechen durfte. Wie George Marshall in Don't Even Think About It, Why Our Brains Are Wired to Ignore Climate Change von 2021 erzählt, wurde der Roman daraufhin als wissenschaftlicher Beleg einem Komitee des Senats vorgestellt, und Crichton hielt auf Einladung des US-Außenministeriums auf der ganzen Welt Vorträge über die Klimakrise. Wie er das geschafft hat? Indem er schlicht eine spannende Geschichte von Protagonistinnen erfand, die gegen eine teuflische Verschwörung ankämpfen, mit Happy End. Damit wurde Welt in Angst zum mit Abstand erfolgreichsten Roman über die Klimakrise. Es gibt nur einen Haken. Die Geschichte dreht sich um Terroristen, die gezielt Naturkatastrophen auslösen und die aufkommende Panik vor der Klimakrise nutzen, um eine Ökodiktatur zu errichten. Zu allem Überfluss enthält das Buch ausführliche technische, non-fiktionale Anhänge, die beweisen sollen, dass die menschengemachte Klimakrise eine Lüge ist.